Hallo, hier ist Anselm von Horror und Psychologie. Das ist ein Blog, ja, Blog, totgesagte Leben länger, die Wiederkehr des Verdrängten, die ewige Wiederkehr des Gleichen, bliblablub. Ich möchte mit euch über einen Horrorclown sprechen, der sich zunehmender Popularität erfreut, der immer bekannter geworden ist. Und zwar je schrecklicher er gewütet hat, desto bekannter ist er geworden. Ich rede nicht von dem Affen da im Weißen Haus, Entschuldigung, liebe Affen, sondern von Art the Clown. Aus der Terrifier-Reihe. Damien Leone hat schon vor Jahren so einen Horrorclown sich ausgeheckt und Kurzfilme gedreht, dann irgendwann einen Langfilm daraus gemacht, All Hallows Eve. Aber richtig los ging es mit Terrifier, ein Film, der in Deutschland den Beititel trägt: Ein wirklich böser Clown. Der Film ist von 2016, gedreht, wie gesagt, von Damien Leone und 85 Minuten lang. Spielt in der Halloween-Nacht. Alles recht kurz, alles recht knackig. Zwei angetrunkene junge Frauen kommen gerade von einer Party, treffen auf diesen Typen im Clownskostüm, der nicht spricht, sondern pantomimisch sich nur ausdrückt. Der hat so einen Müllsack dabei, wo wahlweise Waffen oder Leichenteile drin sind. Und viele haben diesen optimal $50.000 gedrehten Film schlecht geredet. Keine richtige Geschichte, völlig geschmacklos, billiger Look, schlechte SchauspielerInnen. Und während all diese Negativstimmen durchaus nicht falsch liegen, verkennen Sie meiner Ansicht nach, dass gut genutzte Schwächen Stärken sein können. Der billige Look erinnert mich zumindest an schmierige 1980er Bahnhofskino-Fiesheiten. Und die anderthalb Schauplätze, an denen der Film spielt, sind einfach richtig gut in Szene gesetzt. Da wird aus dem geringen Budget meiner Ansicht nach von dem Filmteam sehr viel rausgeholt und man sieht da doch einiges an Talent. Auch die fehlende Geschichte ist in meinen Augen kein Manko, sondern eine Stärke des Films. Endlich mal keine Metaphern, kein Elevated Horror, in dem der Clown für unverarbeitete Traumata aus der Kindheit steht. Nein, das hier ist ein reiner, böser, nihilistischer Slasher. Ohne Subtext, Heldenreise oder andere Rechtfertigungsversuche. Und im Kleinen punktet der Film dafür mit jeder Menge guten Ideen, so kleinen Substories, könnte man sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen schlecht sind, gerade David Howard Thornton, der den rein pantomimisch kommunizierenden Killer-Clown spielt, macht seine Sache großartig. So wird Art zu einer gruseligen, unberechenbaren, abstoßenden, faszinierenden und auf sehr seltsame Weise auch ziemlich lustigen Figur. Horror und Humor gehen sich hier nicht im Wege, sondern verstärken sich meiner Ansicht nach gegenseitig. Dagegen wirken berühmte Slasher-Killer der Vergangenheit, von Jason Voorhees über Michael Myers bis zu Victor Crowley oder Chrome Skull, doch recht eindimensional. Am ehesten lässt sich Art noch mit Freddy Krueger vergleichen, der in sich auch Zynismus, Sadismus und Ideenreichtum verbindet, dabei aber natürlich redet, was ihn weniger unheimlich und vielleicht auch etwas nerviger macht, zumindest in späteren Teilen der Reihe. Ich finde auch, dass die anderen Darstellerinnen und Darsteller ihre Sache gut genug machen. Das sind natürlich keine Hollywood-Stars, aber irgendwie würde ich da auch sagen, zum Glück. Dass Terrifier geschmacklos ist, stimmt. Menschen, die aus einem Film wie Poor Things völlig verstört herauskamen, weil dort teilweise eklige Szenen gezeigt und moralisch nicht eingeordnet wurden, denen möchte ich im Hinblick auf Terrifier zurufen. Geht weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Und hartgesottenen Horrorfans empfehle ich, die ungeschnittene Fassung zu organisieren. Wer in der Mitte des Films nicht denkt, ach du Scheiße, habe ich das wirklich gerade gesehen, der hat die geschnittene Fassung erwischt. Ja, die Geschichte ist jetzt tatsächlich weder komplex noch irgendwie ein perfekt gebauter Hollywood-Plot, aber sie ist unvorhersehbar und der mörderische Anti-Held unberechenbar. Er hält sich nicht an die ungeschriebenen Slasher-Gesetze, wie sie in der Scream-Reihe aufs Korn genommen werden. Der macht seine eigenen Regeln und verhilft so einem ganzen Subgenre dazu, wieder so zu sein wie in den 80ern. Wild, garstig und böse genug, dass die Eltern sich entsetzt an den Pfarrer oder die Therapeutin wenden. Und das ist ja auch Teil des Spaßes.